Ich grüße euch. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Sonntag, der 24. Juli 2022. Das Werk, das ihr hier seht als Standbild, ist das Werk Primavera, Frühling, des italienischen Renaissance-Malers Sandro Botticelli. Es gehört zu den am bekanntesten und am häufigsten reproduzierten Werken der abendländischen Kunst. Es hat bei einer Auktion einen Rekordwert von 70 Millionen Euro bei einer Versteigerung gebracht. Sandro Botticelli lebte 1445 bis 1510. Gestern haben sich in der Stadt Florenz in den Uffizien, das ist das Museum, sogenannte Klimaaktivisten an dieses Bild festgeklebt. Es sei der Vollständigkeit halber gesagt, dass das Bild Gott sei Dank hinter Glas ist, sodass also das Gemälde selbst nicht beschädigt wurde. Es sind aber viele Bilder in vielen Museen nicht hinter Glas. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hinter Glas wirkt Malerei einfach immer noch anders. Man ist zwar heute mit Glas sehr weit und ein gutes Museum kann mit Glas und Ausleuchtung auch viel machen. Aber was verloren geht oder zumindest teilweise verloren geht, ist doch die Betrachtung der Pinselstriche selbst. Ich entsinne mich, ich war in Berlin, das ja an Museen reich gesegnet ist, an schönen auch, in der alten Nationalgalerie. Ein schönes Werk ist dort, das bedenkenswert ist, das bemerkenswert ist dort das große Bismarck-Porträt. Und auf diesen Bildern zu sehen, wie der einzelne Pinselstrich ist, man darf es ja nicht anfassen, aber fast als könnte man es berühren, wie der Meister, den Pinsel geführt hat, ist doch eine Nähe zur Kunst, die einen Menschen von Geist bewegen muss. Hier ist zu lesen auf Euronews: Italienische Umweltaktivisten haben ihre Hände an dem Glas festgeklebt, das Sandro Botticellis Gemälde Frühling in den Uffizien in Florenz schützt. Sie wollten damit gegen die Zerstörung der Umwelt protestieren. Dank des vor einigen Jahren vorsorglich eingebauten Glases ist ja das Meisterwerk unversehrt geblieben, teilte das Museum mit. Auf dem ausgerollten Plakat stand: Letzte Generation, kein Gas, keine Kohle. Die Polizei führte sie ab, sie dürfen die Stadt Florenz nun 3 Jahre lang nicht betreten. Es ist ein sehr großes Werk. Es ist 319 cm breit und 207 cm hoch. Und es ist, auch wenn es nicht ganz meine Kunst ist, muss ich gestehen, Botticelli ist zwar zweifellos ein großer Künstler, aber dennoch ist es eine der großen, wie gesagt, der großen Werke des Abendlandes als solches rezipiert worden. Es gibt wenig, was mich wirklich so schockiert im tiefsten Inneren als Gewalt gegen Kunst. Denn was macht uns Menschen zum Menschen, wenn nicht die Kunst? Und ich meine das ganz und gar ernst und so schwerwiegend, wie ich es nur sagen kann. Klar haben wir auch in Wissenschaften, in, weiß ich nicht, wenn man sagen, den sozialen Errungenschaften, alles gut und schön. Aber was, wenn nicht in der Kunst, wächst der Mensch über sich hinaus? Und wenn Menschen, die solches zu schaffen in der Lage gewesen sind, in Musik, in Malerei, in Dichtung, In Bildhauerei habe ich was vergessen. Architektur, wenn man noch will. Das sind ja Menschen von herausragender Fähigkeit gewesen und auch von großer Prägekraft für die Welt. Was ist das für eine Art Mensch, die diesen Dingen nicht in Ehrfurcht gegenübersteht? Das ist etwas, was mir unbegreiflich und unverständlich ist. Aber ich nehme das nur als Einstieg für etwas, das mich in den letzten Tagen erst sehr privat gequält und beschäftigt hat und dann in meinem Kopf sich Gedanken entsponnen, wo ich dachte, das ist es doch mal wert, darüber zu sprechen. Ich habe als geringster aller Dilettanten die zweifellose Ehre, die für alle anderen eine Unehre ist, eine Schande, dass ich dazugehöre. Ich male für mein Leben gern. Ich habe das mehrmals auf Videos auch betont. Ich würde alles andere aufgeben, eher außer bevor ich dies Malen aufgeben würde. Es ist mir wichtiger als, na, sagen wir mal, vielleicht Spiritualität ist noch höher. Okay. Aber für mich hat, dass ich male, einen sehr hohen Stellenwert für meine Identität, mein Leben. Und ich war wieder an einem Punkt, da ich in einer persönlichen Krise war. Ich bin ja manchmal anfällig für diese Geschichten, da ich einen sehr hohen Anspruch habe und auch sehr darunter leide, dass wir in einer Zeit leben, in der niemand mehr mit irgendetwas bekannt werden kann. Das ist natürlich eine persönliche Kränkung meines Egos und ich persönlich, ich habe darüber mit einigen Leuten auch gesprochen. Als Nicht-Christ halte ich Bescheidenheit nicht für eine Tugend. Also sich niedrige Ziele zu setzen, sich begnügen mit dem, was man hat, ist für mich als Heide keine Tugend, sondern eine Schwäche. Für mich als römischer Heide insbesondere bin ich vielleicht noch mehr in diesem Charakterzug durch die Griechen der Antike geprägt, die ja besonders ruhmsüchtig waren und das auch sich mit sich recht sich dessen rühmen konnten. Der letzte heidnische Kaiser Roms, dann schon in Byzanz, Kaiser Julian, schrieb ein kleines Buch Wider die Galiläer. Das war die damalige, zumindest in seinen Kreisen bekannte Bezeichnung der Christen. Und er schrieb unter anderem: Wir Hellenen hatten Mathematiker, Physiker, Historiker, Menschen unseres Volkes haben diese Wissenschaften überhaupt begründet. Rechtswissenschaftler, Staatskundler. Ein Grieche war es, der zuerst die Erdkugelgröße vermaß, mit, wie wir heute wissen, ziemlich unglaublicher Präzision. Ein Demokrit war es, der vor über 2500 Jahren sagte, die Materie ist nichts und es sind nur kleine Atome mit viel leerem Zwischenraum dazwischen. Die großen Weisheiten eines Sokrates, eines Heraklit und natürlich der vielen Mathematiker, Physiker, Naturforscher, die ersten kulturanthropologischen, sachlichen Beschreibungen anderer Völker und ihrer kulturellen Eigenschaften. Die erste Geschichtsschreibung, der erste Historiker Thukydides, der als erster Geschichte schrieb, nicht als Mythologie vermischt mit Fabeln und Gottheiten, sondern als tatsächlich bloße Wissenschaft, als Geschichte der Menschen und vieles andere mehr und sagte, das alles, ihr Galiläer, sagt immer, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Welches Volk unter dem ganzen Erdenkreis, sagte er, könne wohl mehr von sich sagen, die höchsten Götter zu ehren und der höchsten Götter höchste Gunst zu haben, als wir Hellenen, die solche hervorgebracht haben. Wo ist unter euch Hebräern, unter euch Galiläern, wo ist euer Physiker, euer Mathematiker, euer Rechtsgelehrter, euer Weltenvermesser, euer Historiker? Das ist klassisch antike Denkungsart. Das ist natürlich Menschen, die durch die christliche Brille die Welt sehen, in der Bescheidenheit und Demut Tugenden sind. Etwas befremdlich. Aber ich bin dabei in diesem Fall doch noch auf der Seite Nietzsches, auch wenn ich mich nie als Nietzscheaner mehr schon so lange nicht mehr bezeichne. Zu viele Fehlschlüsse sehe ich doch auch bei Nietzsche. Ich halte es am ehesten mit Sherlock Holmes, einer fiktiven Figur. Als Dr. Watson in einem Roman einmal zu Holmes sagte, als Holmes seine Fähigkeiten als sehr hoch einschätzte, im Vergleich zu irgendjemand, und Watson im Vorwurf, das ist ja ganz schön unbescheiden, Holmes, wie Sie sich da einschätzen, und Holmes nur nüchtern antwortete, vor den Logiker ist Bescheidenheit keine Tugend. Denn sich zu groß einzuschätzen, sich zu gering einzuschätzen, ist genauso eine Abweichung wie die Wahrheit, wie sich zu groß einzuschätzen. Nun gut, genug dieser Abschweifungen. Mir ist zunächst nur mein eigenes Dilemma vor Augen gewesen. Mein unglaublicher Dilettantismus im Vergleich zu vielen, die großartig malen können. Im Schreiben zu vielen, die großartig schreiben können. Selbst auf YouTube mit vielen, die großartige Kanäle haben, mit Hunderttausenden, Millionen Followern. Und haderte mit meinem Schicksal des Unerfolgs. Ich habe dann versucht, als ich wieder mich etwas beruhigte und fasste und mit der Selbstgeißelung zu Ende war, und dachte, was hat sich denn verändert? Was ist denn passiert bei mir? Bin ich einfach nur schlecht? Ich beziehe das in Betracht. Aber mir ist eines klar geworden, zunächst mal biografisch. Ich hatte ja wenig Gelegenheit in meiner Jugend oder eigentlich gar keine. Als ich so ab 10, 12 anfing zu malen, zu schreiben, Geschichten zu schreiben, meine ersten Zeichenversuche machte, mich anfing für Kunst und Philosophie und auch für Vortrag zu interessieren, Balladen und Gedichte vor- und rückwärts las, anfang dann mit 12, 13 Philosophen zu studieren, war ich in einem Arbeitermilieu, in dem sich andere Kinder und meine Eltern und andere Eltern überhaupt keinen Zugang dafür hatten. Und ich quasi 20, 25, 30 Jahre meines Lebens verlor, weil mir das Milieu fehlte. Das ist mir klar geworden. Ich kann das sagen auch als Historiker, denn die in diesen Dingen groß geworden sind, die sind ja nicht im Nichts gewesen. Ich hatte es auch gestern war es, glaube ich, in einer Diskussion Leuten gesagt, Bach wurde auch groß, nicht nur weil er seine eigenen Fähigkeiten hatte, sondern weil schon sein Vater Musiker war. Und er in eine Musikwelt eingeführt wurde, also physisch, will heißen, anderen vorgestellt, er war in Verbindung mit anderen oder Mozart oder wen man will. So, diese Leute waren ja nicht Bauern, die plötzlich zu musizieren anfingen. Na? Das heißt, sie hatten ein Umfeld und es gab auch, und dann kam ich langsam auf den sozialen, gesellschaftlichen Gesichtspunkt, sie lebten auch in einer Zeit, in der ein Mozart, ein Bach und andere Künstler, Maler, was man will, von Leuten aus dem Adel oder dem gehobenen Bürgertum gesehen, entdeckt wurden und sagten, okay, weiß ich nicht, die gingen zu einem Maler hin und sagten so, ja, hast du 1000 Gulden, mal einmal ein schmeichelhaftes Porträt von mir, mit dem Rest des Gelds mach, was du willst. So. Also es gab das, was man Mäzenatentum nennt. was es auch schon in der Antike gegeben hat. Also dieses Leute, die durch Reden, durch Schreiben, durch Malen, durch Gutmalerei war in der Antike nicht so ein großes Sujet, durch das man persönlich berühmt wurde. Es war ja da eher die Bildhauerei, die heute eine weitgehend verschwundene Kunst ist. Jedenfalls Künstler aller möglichen Art, die Unterstützung fanden, weil es im Selbstverständnis einer Aristokratie und eines gehobenen Bildungsbürgertums war, Menschen zu finden, zu fördern, die sagen, und sich selbst damit auch Mäzenas, das Wort Mäzenatentum stammt von einem Römer ab, der selbst keine Kunst vermochte zu gestalten. Mäzenas, ein Römer. Und so ist sein Name, Tavia, es beabsichtigt hat, unsterblich geworden, denn er hat Horaz, Ovid und Vergil waren es, glaube ich, gefördert mit Geld. Und gesagt, ich finanziere euch, damit ihr sorgenfrei leben könnt, im Gegenzug dichtet, was ihr wollt, schreibt eure Gedichte. Und dadurch, dass ich euch unterstütze und euer Leben finanziere, ist es mir vielleicht ergönnt, euch Musengesegneten, mit euch Musengesegneten auch nicht vergessen zu sein. Und es ist so gekommen, vom Mäzenas ging die Rechnung nicht nur dadurch auf, dass er persönlich bekannt blieb, sondern dass sein Name wurde Wort für die Idee. Wie viel näher kann man Unsterblichkeit kommen in menschlichen Maßstäben? Oder Richard Wagner, seine Musik, man mag sie mögen oder nicht, ich bin großer Richard Wagner-Fan, muss man nicht mögen, aber wäre ohne einen Bayernkönig, Ludwig der, was war es, Zweite, glaube ich, der gesagt hat, Herr Wagner, ich baue Ihnen einfach Ihr großes Opernfestspielhaus nach Ihren eigenen Wünschen, wäre er so bekannt geworden? Wie viele sind bekannt geworden dadurch, dass sie das Mäzenatentum hatten in ihrer Kultur? Und da ist ein zweites, das mir dann aufging, das mir fehlte, warum ich merkte, warum ich immer noch ein Dilettant in all diesen Dingen bin. Ich bin nie in physische Kreise hineingekommen. Wenn ich mit 12, 14 andere Bürgerskinder kennengelernt hätte, die auch alle malen, musizieren, dichten, sonstige Dinge machen, dann hätte sich etwas entwickelt, woraus vielleicht mehr geworden ist als meine Stümperei. Nun will ich nur sagen, um mich als Beispiel zu nehmen, denn nun werdet ihr sagen, na ja gut, wo gibt's denn das heute sonst? Und da liegt genau der Hase im Pfeffer, es gibt es nämlich gar nicht. Kunst entsteht nur ganz selten durch ein Einzelgenie, das keiner kennt, das keine gesellschaftlichen Verbindungen hat, ganz aus sich heraus in seiner armen Bude, wie der arme Poet dichtet, unbekannt und dann plötzlich entdeckt wird. Das gibt's natürlich. Ne? Aber das sind dann meistens Personen wie ein Kafka zum Beispiel, ne? Also von dem man dann auch nur relativ wenig Werke kennt. Ne? Gibt natürlich Ausnahmen, aber die Regel ist, dass es so ist, wie ich sage. Ne? Wie waren die großen expressionistischen Maler zum Beispiel? Die kannten sich alle gegenseitig und dann sind, weiß ich nicht, ich habe das mal gelesen oder in der YouTube-Dokumentation, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch die Expressionisten nicht mehr. Die gingen zusammen zu viert auf irgendeine Insel auf Urlaub. Und malten dann einfach, weiß ich nicht, 3 Monate lang. Und weil sie zusammen waren, die ganzen 3, 4 Monate und jeden Tag gemeinsam malten, lernten sie voneinander, inspirierten sich gegenseitig, wuchsen also in einer Weise wie einer, der nur mit sich selbst allein ist, nie in solch einer Geschwindigkeit wächst. Ja. Oder ich habe, während ich male, oft die Eigenschaft, dass ich Dokumentationen oder lange Interviews mit oft mit schon länger verstorbenen Persönlichkeiten mir im Hintergrund anhöre. Und ich hatte ein Interview, während ich ein Bild malte, gehört mit Marcel Reich-Ranicki, wo er schon sehr alt war, wo er über sein Leben erzählte. Und einen Abschnitt fand ich besonders interessant. Er berichtete über die deutsche Autorengruppe 47. Das war eine Autorengruppe der Nachkriegszeit. Ich möchte sagen, in den 60er Jahren waren die besonders wirkmächtig. Wie lange die jetzt existiert haben, weiß ich nicht. Jedenfalls waren die alles, was Rang und Namen hatte, in der deutschsprachigen Literatur, also aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nicht alles, aber viele, die Rang und Namen hatten, waren in dieser Gruppe. Also Heinrich Böll, Günter Grass, Ingeborg Bachmann, viele andere. Ich bin ja kein großer Fan dieser Art Literatur, muss ich zugeben. Aber die haben so etwas gemacht. Und der Gründer hat auch eine interessante, die erste wichtigste Grundregel ist, die trafen sich also regelmäßig, lasen sich ein Kapitel oder einen Teil ihrer neuen Werke, die noch im Entstehen waren, vor. Und der Rest diskutierte dann und dann war der nächste dran. Und der Begründer dieser Gruppe hatte eine Regel festgelegt: Es ist ein absolutes Tabu, über Politik zu reden. Weil natürlich klar war, das ist überhaupt der Spaltpilz an sich. Ja? Also in dieser Literaturgruppe sollte nur über Literatur gesprochen werden, über die Werke. Und nun mag man von dieser Literatur halten, was man will. Sie hat große Wirkung entfaltet. Und damals war es natürlich auch so, diese Leute, Grass, Böll und wie sie alle gehießen haben, Walser fällt mir gerade noch ein, auch Politiker, Journalisten, Medien, Menschen aus dem Medienbereich im weitesten Sinne, wie zum Beispiel der Kritiker Marcel Reich-Ranicki, der ja selbst kein Autor war, sondern Literaturkritiker. Die kannten sich alle persönlich und privat, trafen sich regelmäßig zum Kaffee, zur Geburtstagsfeier, zu Soireen. So, also, und natürlich dann in diesen Literatengruppen und befruchteten sich dadurch, selbst wenn sie in Hass oder Widerstreit oder Konkurrenz sich befanden. Sie trafen sich, sie kannten sich, sie waren in mal so, mal positiv, mal negativ miteinander in Verbindung. Und sie waren es vor allem, wie man im Neudeutsch sagt, face to face, also nicht über Internet, nicht über indirekte Medien, sondern direkt. Oder man schrieb sich lange Briefe mitunter, was auch noch eine ganz eigene Qualität hat, die heute verloren gegangen ist im Twitter-Zeitalter. Und da ist mir klar geworden, etwas doppelt. Eines, was mir gefehlt hat, warum ich mit 51 immer noch dilettiere und warum die ganze gegenwärtige Kulturwelt mehr oder weniger erstorben ist. Natürlich gibt es Leute, die Bücher schreiben. Natürlich gibt es Leute, die Gemälde malen. Und es gibt auch Leute, die komponieren. Moderne Musik, sogar klassische Musik. Aber das Problem ist, wer kennt die? Klar, es gibt manchmal so Großerfolge sagen wir mal, in der Unterhaltungsliteratur, wie jetzt J.K. Rowling vor einigen, nun Gott, auch schon wieder vor längerer Zeit mit ihrem Harry Potter-Universum, ja, oder wie heißt der, J.R.R. Martin mit Game of Thrones, das ja eine Buchserie ursprünglich ist. Auch Stephen King lebt noch, obwohl ich nicht weiß, was er jetzt, ob er veröffentlicht, weil das nie so sehr mein Metier gewesen ist. Also im Bereich der Unterhaltungsliteratur gibt's das noch. Und ich will das nicht herabwerten, denn ich lese das hauptsächlich. Ich lese diese Art gehobene Literatur gar nicht. Mich interessiert sie persönlich nicht. Aber sie war für die Kultur wichtig. Warum? Weil es eine Gesellschaftsschicht gab von Leuten mit Einfluss und Geld, die in einer gegenseitigen geistigen Befruchtung waren mit Leuten von Geist und Kultiviertheit, Kunstschaffende, um es mal im weitesten Sinne zusammenzufassen. Und diese wuchsen, wie gesagt, ja nicht als Titanen im einsamen Sumpf, im Nichts. Das ist die ganz seltene Ausnahme, sondern dass der Gros, ob man nun den Kreis der Philosophen, der Soziologen, der Historiker, der Psychologen, also aller Geistes- und Kulturwissenschaften nimmt, ob man alle Kunstschaffenden nimmt, Maler, Bildhauer, gibt es wie gesagt seit längerem nicht mehr so sehr, Literaten, sowohl der Prosa wie auch der Lyrik. Die trafen sich ja regelmäßig, die hatten physische Zirkel und man konnte dann auch über ungewöhnliche Verbindungen in diese Zirkel hineingeraten. Man konnte sozusagen auch entdeckt werden. Ich bin auf einer Bilderseite, die nennt sich DeviantArt, mit Abermillionen Bildern, die da drauf sind und ich weiß nicht, hunderttausenden Malern. Und es gibt bestimmt sehr eine ganze große Reihe, es fällt mir schwer zu quantifizieren, die jedenfalls technisch mit Sicherheit auf einem Niveau sind, die sich mit den größten Malern der Malereigeschichte der letzten, sagen wir mal, 500, 600, 700 Jahre messen können. Also sagen wir mal, wenn wir bei Renaissance-Malerei als der Geburt der fortgeschrittenen Malerei, als sich das Mittelalter hatte ja noch gewisse Primitivität in der Malerei. Im Zuge der Renaissance entwickelte sich ja dann eine Malerei von Stil, von Gehalt, auch von technischer Qualität. Aus vielen Gründen, die zu erklären und erzählen jetzt so kompliziert wären. Und das waren, wie gesagt, keine Einzelgänger in diesem Sinne, wie man sie sich vorstellt, na, sondern die kannten sich, sie trafen sich, sie waren oft auch viele in einer Stadt, wenn man zum Beispiel denkt, Weimar, dass das lange stand für den Ort, an dem die deutschen Dichter zusammenkamen. Und sich kannten in der Zeit von Goethe und Schiller. Oder die dann fernab wohnten, dorthin regelmäßig fuhren. Ja, zu den großen Weimarer Klassikern. Ja, also es gab Orte, oder wenn man will, weiß ich nicht, Florenz als Ort der Kunst einige Zeit gewesen ist. Es gab also auch Orte, bestimmte Städte, bestimmte Gegenden, die in bestimmten Epochen alle anzogen, die kunstkulturschaffend gewesen sind. Und sozusagen wie eine Traube um sich herum eine Geisteswelt erschufen, eine Kulturwelt. Und die wiederum umgekehrt die Gesellschaft, sagen wir mal, in einer Weise voranbrachte. Weil Kunst eben nicht ein Zierwerk oder irgendeine nutzlose Betätigung ist, wie es in unserer entsetzlichen Banausenzeit der Moderne ist. Ich hatte es gerade erst, jetzt muss ich es gerade überlegen, es gibt bei Terry Pratchetts Hogfaser einen Satz, mal sehen, dass ich ihn auf Deutsch hinkriege. Der Mensch braucht Fantasie, um ein Mensch zu sein, um den Ort zu erschaffen, wo der fallende Engel und der aufsteigende Affe sich begegnen. Es ist dieser Gedanke, dass der Mensch Fantasieprodukte erschafft, denn das ist ja Kunst. Wenn man etwas malt, etwas dichtet, etwas komponiert. Klar, man macht in der naturalistischen Kunst Abbildungen, in der Musik ist das schon mal kaum mehr der Fall, aber wenn man jetzt dieses Bild ansieht, man sieht dort menschliche Wesen, Bäume. Wobei das schon noch ein sehr mythologisches Bild ist. Man sieht da einen personifizierten Wind in der rechten Hälfte des Bildes. Irgendeine Gottheit links oben ist vermutlich Cupido, also Amor, der Liebesgott. Also es sind alles allegorische Figuren, die irgendetwas auch Tieferes bedeuten. Und das wissen wir aus vielen Epochen der Malerei. Wir wissen zum Beispiel, also ich habe das mal gelesen, Barockmalerei hat unvorstellbar vielen Symbolismus gehabt, nur ist der nur mündlich weitergegeben worden und deswegen sind uns 90, 95% der Symbole von barocken Bildern nicht mehr bekannt. Wir sehen dann zwar ein Barockbild, sehen, es ist schön oder nicht schön und einiges können wir vielleicht deuten, aber vieles ist uns verloren gegangen. Und ich gebe ein Beispiel, weil mich das damals, als ich es hörte, so amüsiert hat. Zum Beispiel, es gibt ein Porträt zweier junger Männer in einem Barockgemälde und der eine junge Mann reicht dem anderen einen Apfel mit der Unterseite nach oben. So, das ist auch relativ leicht, also man braucht, glaube ich, nicht viel Gehirn, um den Symbolismus zu deuten. Es zeigt, dass es sich hier um ein schwules Paar handelte, denn Adam gab ja, nee, Eva gab Adam den Apfel. Und wenn es ein Mann einem anderen den Apfel reicht und umgedreht, so, das ist ein uns noch bekannter Barocksymbolismus. Ein Beispiel. Es gab aber, wie gesagt, viele tausend Symbolismen kleinster Art in Barockbildern, die wir einfach vergessen haben, die wir nicht mehr kennen. Oder wer zum Beispiel die Gemälde des Hieronymus Bosch betrachtet, der sieht unglaublich viele allegorische Figuren, Bilder, Gestalten, Ereignisse, die sich auf den Bosch-Bildern also darstellen, von denen wir persönlich einfach nicht mehr wissen, was sie sein sollen. Vermutlich war es auch etwas, das den Menschen in ihrer Epoche relativ klar war, also jedenfalls den Gebildeteren. Wurde ja sehr viel gerätselt über die Bilder von Hieronymus Bosch. Wobei es auch sein kann, dass er auch seine eigene Bildersprache gehabt oder entwickelt hat. Das ist mir jetzt persönlich auch nicht ganz mit gesichert gemusst. Aber wir können es halt nicht mehr deuten, weil uns das verloren gegangen ist. Aber für Menschen, die ein Novalis-Gedicht hörten, die Beethovens Eroica hörten, die erst Napoleon gewidmet sein sollte und dann, als Napoleon brutal Deutschland überfiel, Beethoven die dritte Symphonie, das ist die Eroica, die heroische, vernichten wollte und sie nur mit knapper Not dem Flammen entrissen wurde, ja. Dann sagt uns das ja etwas über das Empfinden einer Epoche. Erst die Verehrung Napoleons, der als Aufbrecher der alten Zöpfe sozusagen von vielen Deutschen auch angesehen wurde. Also das Ende des Heiligen Römischen Reichs, das er hervorbrachte, war für viele Deutsche durchaus nicht eine Katastrophe, sondern eine Chance eines Neuaufbruchs für das Deutsche, das in den späten Dekaden, in den späten Zeiten des Heiligen Römischen Reichs für viele Deutsche politisch erstarrt und tot schon empfunden wurde. Also große Geister wie Goethe zum Beispiel empfanden über das Heilige Römische Reich so. Und die das zunächst einmal begrüßten als eine Chance für einen Neuaufbruch. Und dann dieser Wut Beethovens, dass er die dritte Symphonie fast vernichtet hätte, sie, ich weiß nicht, durch welche Zusammenhänge bewahrt wurde, und wir sie nun heute hören können und sie nicht nur eine schöne Symphonie ist, sondern sie auch etwas sagt. Sie hat also als Kunstwerk eine Geschichte. Oder weiß ich nicht, um ein zweites Beispiel aus der Musik zu nehmen, wenn wir Tschaikowskis 1812, ne? Da ist dann sozusagen vermischt, das ist der Wendepunkt gegen den, da haben wir wieder Napoleon, das ist sozusagen die Triumphhymne Russlands über des zaristischen Russlands über Napoleons Frankreich. Ne? Und das ist musikalisch gemacht, es ist so ein bisschen die französische Nationalhymne, die dann langsam am Schluss, da gibt es ja auch die berühmten Kanonen, die da oft mit aufgenommen werden. Und die dann in die zaristische Hymne, die dann mit einfließt und anderes. Also es ist ein Musikstück, ich weiß nicht, was das ist, 12 Minuten oder so. 15 vielleicht. Die etwas sagt über Tschaikowski selbst, der damit zeigt, dass er ein Patriot gewesen ist. Über die Empfindung der Zeit. Napoleon, der erst verehrt wird, gerade wenn man mehrere Musikstücke, die dann so sich mit dem gleichen Thema befassen, deswegen setze ich die gegenüber. Eines, das Napoleon erst feierte und dann nur knapp mit knapper Not gerettet wurde. Ein anderes, das den Sieg über Napoleon feierte. Und solche Dinge sagen uns etwas über die Menschen. Wenn wir sie hören, erklingt uns ein bisschen vom Seelenleben der Menschen dieser Epoche und natürlich der Künstler, die ein bisschen Spiegel ihrer Epoche sind. Jedenfalls es in diesen Zeiten gewesen sind, als Kunst noch Rang hatte und mit der Gesellschaft in Verbindung stand, als Menschen durch die Kunst beeinflusst wurden und Künstler wie ein Reflektor, wie ein Spiegel der Zeit zeigten, was der Zeitgeist war. Beides, das Voranbringen des Zeitgeists der Kultur durch neue revolutionäre Werke zum Beispiel und umgekehrt natürlich die Spiegelung einer Zeit, die uns sonst nur nüchtern durch Text zu erklären ist. Was auch seine Berechtigung und wichtig ist zur Ergänzung, aber es ist eben etwas anderes, vor einem Werk aus der Renaissance oder aus dem Barock zu stehen, die Noten eines Bach, eines Mozart, eines Wagner oder wem auch immer zu hören, eines Chopin, und ein Gefühl zu bekommen, sich einzulassen auf das Gefühl dieser Individuen als Künstler und dieser Epoche als Zeit. Da wird uns etwas hinterlassen. Das waren wir, das ist, woher ihr gekommen seid. Und was mir dann auffiel, ist nicht nur, dass mein eigenes Dilemma darin bestand, dass ich keine solche Zirkel fand und deswegen erst jetzt mit 51 weit hinterherhinke und es nie auf eine solche Höhe des Schreibens, des Dichtens und des Malens bringen werde, weil ich in jungen Jahren, wie ich hätte Leuten begegnen müssen, mir es halt nicht vergönnt war. Und das Interessante, was mir dabei klar wurde, es war schon in den 80ern, als ich Teenager war, gesellschaftlich eigentlich am Absterben. Die damals noch lebenden Literaten, Walser lebte noch, Grass lebte noch, bei anderen weiß ich es nicht, die genauen Todesdaten, aber einige der Großen der deutschsprachigen Literatur lebten in den 80ern, auch den 90ern ja noch. Aber es ist dann auch nichts von Rang und Namen mehr nachgekommen. Und das lässt sich im Prinzip in der Musik ganz genauso aufzeigen. Ich habe das mehrfach gesagt. Was ist sozusagen der Lackmustest, dass ein Künstler es geschafft hat? Das ist, wenn ihn Leute kennen, die sich für das Sujet nicht interessieren. Also jeder weiß, nicht jeder heute leider nicht mehr, aber zur Zeit, als Günter Grass lebte, wusste der Großteil der Bundesrepublik, es gibt einen Mann, der heißt Günter Grass, der schreibt Literatur. So. Und es gab einen erkläglichen Teil, wenn Günter Grass einen neuen Roman schrieb, dann kauften sie ihn. Unabhängig davon, wie die Bewertungen waren oder sie warteten sie auch gar nicht ab, weil Günter Grass war einer der großen deutschsprachigen Autoren und es gab ein Bildungsbürgertum, das sich dafür interessierte und sich durch den Einfluss dieser Literatur, um jetzt bei der Literatur als Beispiel zu bleiben, ihre Gedankenwelt sich entwickelte, ihre Kulturwelt, in ihrer Kulturwelt lebten, die auch die Menschen verband. Denn selbst viele in der Masse, die diese Dinge nicht lasen, bekamen davon mit, hörten etwas, lasen, sahen vielleicht im Fernsehen oder im Kino die Verfilmung von Grass Blechtrommel. Also es sickerte er etwas durch, auch in die bildungsferneren Schichten. Es war ja nicht, dass das alles nur im Elitären geblieben ist. Jedenfalls, was ist da heute anders? Warum ist das weg? Oder ich nehme noch ein anderes Beispiel, bevor ich zu dieser Frage komme. Musik. Ich habe dieses Beispiel mehrfach gesagt. Meine Großmutter, geboren irgendwann in den 20er Jahren, 1920ern, die war sehr konservativ, religiös, nicht aber, sagen wir mal, man würde heute sagen, bigott, streng, allen Modernen abweisend, und hat sich für weder große Musik generell interessiert, noch gar für irgendwelche moderne Musik. Und doch wusste meine alte Großmutter, wer Michael Jackson war und was für eine Art Musik der machte. Das bedeutet, dass man es geschafft hat als Künstler. Wenn Leute, die dem eigenen Kunst schaffen, denkbar maximal weit entfernt sind, wissen den Namen und wofür der ungefähr steht, dann hat man es als Künstler geschafft. So. Und da saß ich dann klagend, natürlich egomanisch, wie ich bin, denn ich sagte es in der Diskussion, ich war mit einigen in der Diskussion, denn es hat mich wirklich tief niedergedrückt. Und ich habe es Leuten gesagt, ganz offen zugestanden. Ich habe viele Untugenden nicht. Ich bin kein Mensch, der Neid oder Missgunst hat, der groß Rachsucht nachgeht, die ich als Zeitverschwendung ansehe und manches mehr. Ich bin kein geiziger Mensch. Und wie gesagt, ich lebe auch ein relativ, weiß ich nicht. Also ich bin in vielen Bereich der Tugenden ein ausgeglichener Mensch. Ich sage das nicht, mich zu loben, denn die Kehrseite kommt gleich. In den wenigen Untugenden, die ich aber tatsächlich habe, ist es dafür umso gigantischer. Ich gebe es zu, ich bin ein unvorstellbar ruhmsüchtiger Mensch und die Vorstellung, nichts gemacht, nicht erreicht zu haben, das der Nachwelt in Erinnerung bleiben wird, ist für mich eine ganz große, schwere Sache. Es gab ja Leute, die in der Geschichte nur das ein. Ich habe das dann als Beispiel gesagt. Heraklit, ein griechischer Philosoph. Ich meine mich sogar noch zu erinnern, in der vorsokratischen Zeit, also jedenfalls bezog sich schon Sokrates auf ihn. Von Heraklit wissen wir über das Leben annähernd nichts. Und aus seinem Werk sind, weiß ich nicht, 20, 30 Zeilen Sätze überliefert. Davon sind 90% dunkel, mysteriös, allegorisch schwer zu verstehen. Aber Heraklit hat einen Satz gesagt, der geht so, ist auch mittelbekannt noch. Ein Mann kann nicht in denselben Fluss zweimal gehen, denn es ist nicht derselbe Fluss. Und es ist nicht derselbe Mann. Nun mögt ihr diesen Satz verstehen oder nicht verstehen, aber ich sage, durch diesen einen Satz ist Heraklit, ist es recht, dass der Name Heraklit unter den Menschen niemals vergessen wird. Selbst wenn wir nichts von ihm wüssten, wir wissen sehr wenig über ihn. Nur den Namen, es gab einen Mann im antiken Griechenland, der hieß Heraklit, der hat diesen Satz gesagt, wäre dieser Satz so großartig, solch ein Durchbruch des perspektivischen Denkens, des Befreiens des Denkens in engen Zirkeln, ein Satz von solcher Größe, von solcher Bedeutsamkeit, dass der Name Heraklit dass Heraklit durch diesen einzelnen Satz sich dazu berechtigt war, nie vergessen zu werden. Oder nehmen wir einen anderen Mann, von dem wir mehr wissen, Demokrit. Von Demokrit, der Physiker hauptsächlich war, ist ja mehr bekannt, aber Demokrits Aussage ist gewesen, von der er berühmt geworden ist in der Geschichte und unvergesslich bleiben muss. Es gibt keine feste Materie, es sind nur Atome mit viel Nichts dazwischen. Zu einer Zeit, wo er das ja unmöglich testen konnte. Eine solch grundstürzende andere Sicht auf die materielle Welt in die Welt zu setzen, der lange die Menschen nicht nachgingen, aber die doch immer dann wieder so am Rande auftauchte, lange, immer oft genug, bis man ihr dann endlich mit den technischen Instrumenten auch nachgehen konnte. Da sind Menschen, die durch einen einzelnen Satz, eine einzige Aussage das Recht sich erworben haben, niemals von den Menschen vergessen zu werden. Und es gehört zu den großen Erstaunlichkeiten der menschlichen Geschichte, dass in Athen, im attischen, im antiken Griechenland, innerhalb praktisch zweier Generationen eine nie zuvor und nie danach gewesene Fülle an Genies zusammenkam zu so vielen Bereichen. Begründer der Geschichtswissenschaft, Begründer der Philosophie natürlich, Rechtsbegründer, Staatstheoretiker, Physiker, Grundlagen von dem, was wir auch Biologie und natürlich waren die Erklärungen gerade im Bereich der Biologie und der Naturkunde sehr dilettantisch und meistens falsch. Aber es war das erste Mal, dass Leute sich über biologische, geologische und sonstige Naturphänomene nicht mehr den Gedanken machten, da sind Götter, die in Vulkanen etwas machen, sondern es muss diese oder jene natürliche Erklärung haben. Das war ein solches geistigen Gipfel und die waren eben auch dadurch befruchtet, weil sie in dieser Stadt, die meisten waren ja in Athen oder im Bereich um das athenische Kulturleben herum, jedenfalls in Hellas, das ja eine relativ kleine, überschaubare Gegend ist, und innerhalb von praktisch zwei Generationen kam das alles hervor, weil die trafen sich auf der Straße, unterhielten sich, gingen zusammen zum Abendessen auf die berühmten Symposien, also was so eine vornehmere Art von vornehmere Bezeichnung für Party ist, ne? Also Platons Gastmahl zum Beispiel, in dem viele Personen auftreten und wieder abtreten und sich über vieles unterhalten wird. Also dieses gesellige Zusammenkommen körperlich, also nicht über Internet oder über Briefe, sondern man war zusammen, man diskutierte und befand sich in einem solchen Austausch. Und so war es eben mit, man zeigte sich auch mit den Künsten, man zeigte sich seine Werke. Ja. Wie die berühmten expressionistischen Maler, von denen ich sprach, die 3 Monate oder was weiß ich, zu dritt, viert, ich weiß nicht mehr wie viel, fünft, auf irgendeine Insel fuhren und dann dort 3, 4 Monate jeden Tag gemeinsam zusammen malten. Ja. Und ähnliches. Und das waren Umfelder, in denen Kultur entstand, in denen Zivilisation entstand und in denen die Menschheit vorankam. Und ich glaube, das geht auch den intellektuellen Werken der Wissenschaft und der Philosophie voraus. Also wir sind ja so oft fokussiert auf politische Philosophie, auf das Politische. Überhaupt auf das Politische. Und es gibt ja diesen Satz von Andrew Breitbart, Politics is downstream from culture. Das heißt, Politik ist am Ende ist ein Ausfluss, wenn man so will, von Kultur oder sagen wir mal das Ergebnis von Kultur. Etwas entwickelt sich in einer Kultur in kultureller Weise. Und die Politik verändert sich als Ergebnis dessen. Es ist also nicht, wie viele Kopfdenker glauben, ja, Leute denken sich im Kopf irgendwelche intellektuellen Gebilde aus und dann verändert sich die Kultur. Nein, es ist umgekehrt. Aus der Kultur, die die Kunst als wesentliches Element beinhaltet, entwickelt sich ein neues Denken. Es wird eine neue Art Skulpturen zu machen, entwickelt, eine neue Art Bilder zu malen, eine neue Art Gedichte zu schreiben, eine neue Art Literatur, realistisch oder fantastisch, was man will. Eine neue Art Musik zu machen, entwickelt sich. Und aus diesen Künsten entwickelt sich ein Zeitgeist und dann als Ergebnis ein Denken und dann auch erst am Schluss als Ergebnis dessen ein politisches Denken. Das heißt, die Kunst, die Erschaffung von Kultur, steht am Anfang, die politische Veränderung steht am Ende, nicht umgekehrt. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist dieser, wir haben heute gerade in der Auseinandersetzung mit Links und Woke, deswegen auch einen völlig, völlig falschen Ansatz, sich gegen die zu wehren. Gegen die vorzugehen, wenn man so will. Denn das, was die darstellen, was die sind, was die gemacht haben, das ist das Ergebnis langer kultureller Entwicklungen, der sogenannten modernen und postmodernen Kunstentwicklungen, denen dann Philosophie und Politik quasi nachhinken. Ja. Man sieht das zum Beispiel schon in der langsamen Auflösung der Malerei, zunächst mit den Impressionisten, in denen die Realität schon sehr verschwommen wird, dann die Expressionisten, in denen sie schon noch weiter aufgelöst wird, dann haben wir Kubisten mit Picasso und Surrealisten wie Dalí. Das heißt, das ist ein allmähliches, es ist das real Betrachtbare verschwindet sozusagen aus dem Malereibetrieb. Und ihm nachfolgend ist dann nachfolgend die philosophische und dann als letztes erst die politische Zersetzung. Das Zerfließen. Das heißt, das Ding, das hat, es ist Kunst und Kulturschaffend ist die Wurzel, aus der die Philosophie als zweites und die Politik erst als lange nachgeordnetes hinterherhinkt. Und deswegen ist dieser Fokus so unvorstellbar wichtig. Und deswegen wird es auch keine, ich sag mal, antivoke Alternativpolitik geben, solange es keine Kulturschaffenden gibt, anderer Art, welcher auch immer, ich lasse das jetzt hier bewusst offen, es keine Literaturgruppen gibt, keine Malergruppen, keine Musikgruppen, die zusammenhängen, physisch, nicht durchs Internet. Und das ist nämlich die große Krux. Das Internet ersetzt etwas, das nicht ersetzbar ist. Gemeinschaft. Wenn man, und jeder, der selbst kulturschaffend ist, ich sage das mal, man muss nicht gleich Künstler sein, aber kulturschaffend, der Romane schreibt, Gedichte, der malt, der musiziert, was auch immer. Wenn du in einer Stadt lebst, wie gesagt, nehmen wir Weimar oder Florenz in ihren Hochzeiten, wenn du in einer Stadt lebst, so, und du bist alle zwei Wochenenden mit zwei, drei Dutzend anderen, die das Gleiche machen wie du, immer zusammen. Und dann bist in Dichterlesungen oder in Malzirkeln oder was weiß ich. Nun muss man natürlich sagen, oder Musikgewerbe. Nun muss man natürlich sagen, einerseits ist alles heute in einer Weise kommerzialisiert, dass es früher nicht war. Das heißt, es muss sich heute alles sofort rechnen. Das war früher nicht so. Natürlich haben sich Dinge auch gerechnet, aber es gab ein Bildungsbürgertum, davor eine Aristokratie, die sehr viel eher bereit war zu sagen, ich lasse den jetzt einfach mal komponieren, malen, bildhauern, was weiß ich, schreiben, dichten. Und ich muss jetzt gar nicht sehen, dass sich das rentiert oder rechnet in irgendetwas, ne? Ich baue dem Wagner jetzt einfach mal sein Opernhaus. Ja. Und das ist ein Geist, ich habe das mehrfach beklagt, wir haben heute eine Ökonomisierung allen Daseins. Das ganze Dasein ist so nihilistisch verdinglicht worden, dass wir uns einander in einer berechnenden Weise, das bis in Beziehung hineingeht, dass Leute sagen, lohnt sich die Beziehung noch? Oder finde ich eine bessere Freundin im Internet? Ja. Oder Freund. Das ist der große Fluch wirklich des Internets. Das ist diese Beliebigkeit, wobei ich sagen muss, und ich habe das auch, als ich mit einigen Leuten dann in meiner Discord-Gruppe drüber sprach, ist es mir bewusst geworden, es war schon in der Vor-Internet-Zeit kulturell so. Es ist also nicht durch das Internet erschaffen, es ist durch das Internet nur sehr verstärkt worden. denn ich entsann mich, ich war ja in den 80ern in einigen und auch in den 90ern in einigen spirituellen Gruppen. Und schon in den 80ern war diese Beliebigkeit gesellschaftlich dominant geworden. Man hatte keine, diese Literatengruppen wie Gruppe 47, die waren ja ihr Leben lang in Verbindung. In Freundschaft, manchmal kippt es um in Feindschaft, aber es war eine Resonanz, die das Leben lang blieb. Und schon in den 70ern, als ich Teenager war und anfing, mich in verschiedensten Bereichen, hauptsächlich im Spirituellen, aktiv zu sein, bemerkte, wie leichtfertig schon in den 80ern Leute, wenn bei Kleinigkeiten gingen, sagten, ich gehe, mach meine eigene Gruppe auf, gehe zu einer anderen. Oder überhaupt nach ein, zwei Jahren sagten, ja, jetzt habe ich hier genug, jetzt gehe ich woanders hin. Ja. Und auch wenig Bereitschaft hatten. Früher war es so, weiß ich nicht, als wenn Florenz oder Weimar zu ihren Zeiten groß waren. Und man wollte zum Beispiel in Florenz, war interessiert an Bildhauerei oder Malerei. Also, naja, man war in Italien interessiert an Bildhauerei oder Malerei. Dann hat man alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um nach Florenz zu kommen. Oder in eine der anderen großen Städte der Malerei. Oder Weimar, wenn man Dichter werden wollte oder mit seinem Dichten oder Schreiben bekannt werden wollte, dann setzte man Himmel und Hölle um Bewegung, um nach Weimar zu ziehen, in die Umgebung Weimars oder Weimar oft aufzusuchen, Goethe vorgestellt zu werden, Schiller vorgestellt zu werden, anderen vorgestellt zu werden. Man zog also auch an die Orte, nahm vieles auf sich. Das war schon in den 80ern. Die Vorstellung, dass Leute gemeinsam in eine Stadt ziehen, weil sie in irgendeinem gemeinsamen Interesse verbunden waren, war schon in den 80ern der Westbundesrepublik jedenfalls, wie es in anderen westeuropäischen Ländern war. Weiß ich nicht, aber ich nehme an, im Grunde, die tendenziell wird es ähnlich gewesen sein, war schon völlig erloschen. Also diese Bereitschaft, sagen wir mal, Opfer auf sich zu nehmen und zu sagen, da ist die Stadt, in der tobt die so und so Szene. Malerei, die Musiker, im Schauspielerbereich war das noch am ehesten. Ne? Da war viele lebten zum Beispiel in München. Ne? München war so eine Hochburg für Schauspieler und auch noch ganz Kulturschaffende eine gewisse Zeit. Ne? Also nach München zu ziehen, hatte noch in der alten Bundesrepublik bis in die 70er, 80er Jahre durchaus Gewicht. Ne? Oder wenn man so einer ganz alternativen Szene angehören wollte und dort sein Glück machte, ging man eben nach West-Berlin. Ja. Das sind jetzt so die zwei Bereiche, die mir noch einfielen. Ich glaube, im Sozialwissenschaftlichen war es, oh Gott, da war es eine Stadt, mir fällt jetzt nicht mehr ein, die ganz bekannt, es könnte Bielefeld gewesen sein, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Galt als eine der großen, da gab es zwei. Ein, zwei Unis, die für Soziologen groß und wichtig waren. Und wer was werden wollte, der ging zu diesen. In anderen Ländern ist das ja ein bisschen noch so. In Großbritannien zum Beispiel gibt es ja Oxford und Cambridge. Ne? Also wenn man als junger Mann es zu etwas bringen will oder junge Frau, dann weiß man, okay, ich muss nach Oxford oder Cambridge. Ne? Aber das Problem ist natürlich, und da liegt der Hase im Pfeffer. Es war natürlich ein elitärer, schwerer Zugang. Und wer das Pech hatte, künstlerische oder philosophische oder sonstige ähnliche Aspirationen, Interessen oder Fähigkeiten zu haben, aber das Pech hatte, nicht einem gehobenen Bürgertum, sondern wie ich einem Arbeiterhaushalt und einem Arbeiterumfeld anzugehören, der hatte ja keine Förderung, keinen, der ihn entdeckte, keiner, der ihm sagte, als ich mit zu Ende der Abiturzeit, ich hatte damals ein bisschen rumgezeichnet und hatte diese Vorstellung, ich fühlte den Ruf zum Künstlerischen das erste Mal und erfuhr dann, wenn man sich bei der Akademie der Künste bewerben wollte, dann hätte man mit 18 oder so dahin gehen müssen und schon eine Mappe mit, weiß ich nicht, 300 Bildern der letzten 10 Jahre vorweisen müssen. Ne? Davon wusste ich nichts, so viel Förderung hatte ich nicht erhalten und ich war einfach nicht in einem Milieu, in dem mir das nahegebracht wurde. in denen jemand daneben stand und sagte, das ist toll, fördernswert. Ne? Und das brach langsam auch aus dem Bürgertum immer mehr weg. Heute ist es ja so, es gibt ja kein Bildungsbürgertum mehr, das das wertschätzt in großem Maße. Anders als zum Beispiel in vielen asiatischen Staaten, Nordkorea, weiß ich nicht, aber in Südkorea, in Japan und China, wo ja bei den Kindern sehr viel, weiß ich nicht, Musik gefördert wird, Literatur, Kunst und so weiter. Also gerade im Musikbereich, interessanterweise, aber gefördert wird vielleicht auch schon ein bisschen etwas sehr Prokrustesbett-mäßig, also dass man gar nicht guckt, was ist das Interesse, die Neigung des Kindes selbst, sondern es soll halt gezwungen werden, in irgendetwas erfolgreich sein, zu sein in diesem gehobenen Bereich, was ich schon wieder als übertrieben ansehe, denn da wird wenig darauf geachtet, ob das das Kind interessiert oder dessen Neigung ist, sondern es wird ihm halt aufgezwungen und ist natürlich auch nicht die Form, wie ich sie mir vorstelle. Und das ist in unserer europäisch-westlichen Kultur, auch in Amerika, also den gesamten westlichen Kulturen, mehr oder weniger verschwunden, völlig verschwunden. Es gibt keine Literatencircle mehr, es gibt keine Malerkreise mehr, es gibt keine Dichter, keine Sozialwissenschaftlerkreise, keine Historikerkreise. Es gab auch früher große Kontroversen, Historikerstreite. Streite der Philosophiegeschichte, der Wissenschaftsgeschichte, der sozialwissenschaftlichen Geschichte, der Werturteilsstreit zum Beispiel oder der Historikerstreit um die Fritz-Fischer-These. Da ging es um ein Buch von Fritz Fischer, ich glaube aus den 60ern, über die Rolle Deutschlands im Ersten Weltkrieg, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und das war eine die gesamte Historikerzunft Deutschlands, aber auch über Deutschland hinaus erfassende These, an der sozusagen die Weltcommunity oder zumindest jedenfalls die deutsche, aber auch ein großer Teil der Weltgemeinschaft der Historikerzunft an diesem teilnahm. Und zwar nicht nur als wie so ein Twitter-Streit mal vor ein paar Wochen oder so, sondern als etwas Leute schrieben, dann Gegenbücher, unterstützende Bücher vor Fritz Fischers Theorie. Ich weiß nicht mehr genau, woran sie bestand. Sie betonte jedenfalls die deutsche Schuld am Ersten Weltkrieg sehr stark. Und dann gab es dann Gegenbücher und unterstützende Bücher. Oder wie gesagt, es gab zwei Werturteilsstreitdebatten unter deutschen Soziologen. Eine ist schon etwas länger, ja, das war zur Zeit Max Webers, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann nochmal in den 60er Jahren der Positivismusstreit. Und der hielt, weiß ich nicht, viele Jahre an, große Namen politischer und apolitischer Soziologen war das damals der große Streit. Es gab die marxistisch-linken politischen Soziologen und die unpolitischen Soziologen im Wesentlichen, die im Konflikt waren. Bücher und Gegenbücher, Thesen und Gegenthesen schrieben über viele Jahre hinweg und dadurch einen sehr fruchtbaren Diskurs brachte. Und das Interessante war, es war eben alles miteinander verschachtelt. Es befruchtete Leute aus der Musik, aus der Literatur. Umgekehrt befruchtete das aus Kunst und Literatur wieder die Denker. Und diese wiederum die Politik, denn so ein Mann wie Helmut Schmidt und andere Politiker bis zur Helmut-Schmidt-Zeit waren selbst dann auch oft mit Künstlern, Denkern und Kulturschaffenden zusammen, luden die zu sich ein, sodass also auch die Politik die Nähe dieser Leute suchte, um sich von diesen inspirieren zu lassen und umgekehrt die Kunstschaffenden und Denkenden wiederum durch die Politik Feedback bekamen und Anregungen bekamen. Und in der Kohl-Ära brach das schlagartig ab. Die Helmut-Kohl-Kanzlerschaft war die erste Kanzlerschaft, in der es überhaupt keinen Kontakt mehr zwischen der Kunst, Kultur und Geistesszene und der Politik gab, in der das abriss. Was im Wesentlichen daran lag, dass Helmut Kohl persönlich einfach ein an Kunst, Kultur und Geist überhaupt nicht interessierter Mensch war, aber auch die große Teile der CDU. Also damals war die CDU ja noch eine konservative Partei. Der damalige Konservatismus war eigentlich ein kulturloser, Verein, muss man leider sagen. Sie waren ja auch im Wesentlichen schon damals gegen den Zeitgeist und haben sich aber auch nicht die Mühe gemacht, sagen wir mal, Künstler, Literaten und Denker konservativer Prominenz dann um sich zu scharen, zu fördern oder zumindest dort irgendetwas zu bewirken, sondern es war die konservative Politik der CDU, der Kohljahre, war eine ganz und gar kulturlose und das blieb dann danach einfach so. Ich nehme an, das wird auch in anderen Ländern, also ich will das jetzt nicht Kohl und der CDU alleine vor die Füße werfen, es war einfach ein Wandel des Zeitgeistes, der damals stattfand, eine Entkultivierung und Entgeistigung der Politik. Und umgekehrt im Zuge darauf etwas zeitversetzt, wurde plötzlich alles politisiert. Wobei das schon früher anfängt, schon in den 60er Jahren, die berühmte Gruppe 647, von der ich sagte, wurde von linken Studenten schon in den 60er Jahren plötzlich ganz überraschend, die tauchten bei deren Treffen von denen auf und die waren total perplex und wussten gar nicht, standen diese, da waren große Literaten und standen beschämt da wie kleine Kinder, weil plötzlich rabatzmachende Studenten den deutschen Literaten der Gruppe 47 vorwerfen, ja, ihr seid unpolitisch, als Vorwurf. Ja. Nun war die Literatur dieser Autoren, sie war unpolitisch, aber sie war gesellschaftlich. Sie war, und das war aber den linksmarxistischen Studenten einfach eben nicht genug. Sie wollten dezidierte, konkrete politische Aussagen. Sie wollten nicht nur eine aus persönlicher Perspektive des Künstlers geborene gesellschaftliche Betrachtung oder Kritik, wie zum Beispiel Heinrich Bölls Die verlorene Ehre, der Katharina Blums oder Die Physiker oder andere Werke aus diesem Bereich, zwar eine durchaus auch etwas Politisches an sich hatten, aber im Wesentlichen nicht genuin politisch waren, sondern gesellschaftlich. Und da fing das an, dass plötzlich in den 60er Jahren ein linker Zeitgeist vorkam, der sagte, ihr sollt nicht einfach nur die Gesellschaft irgendwie widerspiegeln, sondern ihr müsst auch Aussage haben. Das heißt, das, was wir jetzt heute sehen, das woke Botschaften in alle Kinofilme, in alle Romane, in alle Fernsehserien eindringen, das fing damals an. Das war lange, dümpelte das vor sich hin. Man muss sogar fast sagen, in den 70ern, 80ern und auch 90ern ist das eher zurückgegangen wieder. Da gab es zwar auch linke Bewegungen und Gruppen, aber die haben auf die Politik weder unter sozialdemokratischer Regierung noch gar unter konservativer sowieso nicht groß Einfluss gehabt. Vermutlich auch deswegen, weil dann aus dem linken Kreis die Terrororganisation Rote Armee-Fraktion hervorging und sagen wir mal, das politisch Linke mit einem, sagen wir mal, schon berechtigterweise natürlich, mit einem Makel brandmarkte. Ja. Und auch weil der Zeitgeist der 70er, 80er und 90er ein im Zeichen eines unglaublichen Aufschwungs, eines wirtschaftlichen, eine Art geistlosen Hedonismus begann, um sich zu greifen. Und der Gipfelpunkt dieses geistlosen Hedonismus, so angenehm und schön es war, in den 90ern zu leben, aber die 90er waren quasi, es war notwendigerweise der Bruchpunkt. Und wenn ich jetzt heute dran denke, der 11. September 2001, die Attacke auf das World Trade Center, ist der große Bruchpunkt hin zu einer Welt, die sich plötzlich wieder politisierte. In der die Scheinharmonie der ewigen apolitischen Glückseligkeit der 70er, 80er, 90er brutal zerstört wurde. Und dann setzten sich Ereignisse in Gang, die die Welt immer weiter politisierten. Und das Problem ist, ich bin kein Freund einer überpolitisierten Welt. So wichtig wie Politik ist und so wichtig es ist, politische Probleme ernst zu nehmen, ich glaube, wir befinden uns heute in einer gnadenlos überpolitisierten Welt. Und das Problem ist, viele, die mit guten Gründen die Durchpolitisierung der Welt durch die Linkswoken kritisieren, tun es nur wieder mit politischen Mitteln. Und entwickeln keinen, ich habe das Leuten des konservativen und auch des rechten Lagers oft genug gesagt, obwohl ich da nicht so ganz hundertprozentige Sympathien habe, aber sagen wir mal so ein bisschen ambivalent, sage ich mal, dazu stehe, wo ich sage, okay, wenn wir einen linksradikalen Zeitgeist haben, brauchen wir zumindest auch einen irgendwie konservativen, der dem etwas entgegensetzt, damit sich etwas bewegt, auch dass eine Kultur nicht erstarrt. Denn wenn nur ein Geist vorherrscht in einer Kultur, ist das unfruchtbar. Es braucht ein Gegenstück, damit Fruchtbares passieren kann, damit es eine Fortentwicklung gibt. Und wir erleben jetzt auch in der unglaublichen Vorherrschaft des linkswoken Zeitgeistes eine geistige Stagnation unvorstellbaren Ausmaßes. Und dem ist nicht primär durch politische Programme oder Parteien oder so etwas zu begegnen, so sinnvoll das sein mag oder nicht. Aber es gibt gar nichts, was im kulturschaffenden Bereich, und ich sage es ganz ehrlich, ich habe das damals, als ich mit diesen Kreisen auch noch verbundener war, ein paar Mal gesagt, Internetgruppen sind kein Ersatz dafür. Aber das Problem ist, es gibt heute einfach keine Menschen mehr oder nur wenige Menschen nur noch, die sagen, gut, wir ziehen jetzt alle in die gleiche Gegend, um einen Kreis aufzubauen, irgendeiner kulturschaffenden, einer geistigen oder sonst was etwas erschaffenden Bewegung. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt so sehr eine politische Bewegung. Denn wie gesagt, wie Breitbart sagte, Politics is downstream of culture. Das heißt, zunächst muss eine Kulturwelt erschaffen werden. Auf dieser getragen können dann Menschen eine politische Idee wachsen dann in politische Ideen hinein. Nicht umgekehrt. Es kann nicht politisch-theoretische Gebäude aufgebaut werden und dann fordert man auf, Maler, Dichter und so weiter zu sagen, jetzt malt mal Gemälde, macht Gedichte, schreibt Romane, die in unserer politischen Ideologie sind. Das funktioniert nicht, das sind Totgeburten. Sondern es müssen sich nicht woke Filmemacher, nicht woke Romaneschreiber, nicht woke Musiker, nicht woke Maler zu finden, die physische Kreise bilden, also die gemeinsam in einer Stadt leben oder in einigen Städten. In der Bundesrepublik müsste es eine sein dafür, sonst wäre es zu groß und schon zu verteilt. Die sagen, wir gehen jetzt alle in die und die Stadt. Und alle, die dann in diesem Bereich schaffend wirken wollen, ziehen auch in die Stadt. Und man bildet dann tatsächliche Freundeskreise, also wo das Face-to-Face-Treffen regelmäßiges Normales ist und erschaffen eine Gegenkultur im ursprünglichen Sinne. Nicht so sehr politischer Natur, denn wie gesagt, das Politische ergibt sich als Ausfluss daraus. Es kann nicht der Anfang der Sache sein. Man kann nicht ein politisches Programm schreiben, ein Buch einer politischen, weiß nicht, konservativen oder sonstigen Agenda. Und dann sagen, jetzt bitte, liebe Autoren, liebe Filmemacher, liebe Musiker, liebe Maler, malt, musiziert und schreibt und macht Filme nach diesem Programm. So rum funktioniert das nicht, das geht nicht. Und das müsste passieren. Und da steht das Internet als ein großer Hemmschuh, weil jeder vor sich hin wurstelt und damit die Wirkung auch in einer unglaublich kleinen Reichweite bleibt. Da gibt es den einen oder anderen Maler, den einen oder anderen Musiker, den einen oder anderen Autoren, der da Gutes produziert, aber es verpufft halt in der Wirkung, weil der sitzt in seiner Bude irgendwo, jeder in seiner eigenen Stadt, kennt die anderen alle nur aus dem Internet. Was er schreibt, malt, komponiert, in sonstiger kulturschaffender Weise wirkt, ist eben nicht. Er kennt die Menschen eben nicht. So gut wie Internet ist, er kennt die Menschen nicht in der Weise, wie man Menschen kennt, die man regelmäßig trifft. Und das ist was zumindest in einem sehr primitiven Maße die Linkswoken haben, wenn man so sagt, die Leute der Klimabewegung oder die Leute aus der grünen Bewegung und so weiter. Die ständig zu Events gehen, die ständig gemeinsam irgendwas machen. Die sind körperlich beieinander, die sind nicht nur in einem Internetforum unterwegs. Und dadurch sind sie vernetzt durch das persönliche, regelmäßige Begegnen. Und nur das hat Wirkmacht, etwas zu entwickeln. Gut, ich habe einen großen Bogen gezogen. Ich überlasse es der Beurteilung von euch, liebe Hörer, ob das Sinn ergibt oder nicht. Es waren Gedanken, die aus ganz persönlichen Gründen, wie auch dann weitergesponnen ins Große mir durch den Kopf gegangen sind. Ich hoffe, es hat euch Einsichten oder zumindest Unterhaltung oder Freude bereitet. Ja, so spät wie es jetzt ist, wird es wahrscheinlich erst morgen von euch gesehen werden, von den meisten jedenfalls. Also wünsche ich euch schon jetzt eine erfolgreiche neue Woche. Danke, dass ihr mir zugehört habt und wie immer hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen.